WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, pünktlich beginnen wir die Woche. So muss es sein. Willkommen bei Domian, willkommen im 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Diese Woche ist auch wieder ein bisschen kürzer, weil auch diese Woche der Freitag nicht stattfindet. Das schon mal als Vorab-Information. Aber die anderen Tage verlaufen ganz normal. Ganz normal ist, dass wir montags eine Freitagnacht haben, so auch heute. Ihr könnt euch gerne melden, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 220 5050 oder Mail domian@wdr.de. Und der erste Anrufer ist 37 Jahre alt und heißt Christoph. Guten Morgen, Christoph. Ja, hallo, morgen Domian. Hallo, Christoph. Über was möchtest du reden? Es geht um Folgendes. Meine Mutter ist gestorben. Wann? Und gestern Abend. Oh, das tut mir leid. Ganz plötzlich. Also ich verfolge deine Sendung schon sehr lange und deswegen weiß ich es auch, komme ich das auch mit, wie gut man mit dir da über solche Sachen reden kann. Und du sagst, sie ist plötzlich gestorben. Was ist passiert gestern? Ja, es war so, meine Mutter lebte mit ihrem neuen Mann zusammen. Und sie haben gestern Nachmittag Kaffee getrunken. 2:30, dann hat sie noch ein bisschen Fernseh geschaut. Und dann hat sie sich hingelegt. Dann knappe 2 Stunden später ruft meine Tante an, schaut nach ihr, will halt ihr das Telefon geben und da ist sie nicht mehr bei Bewusstsein. Weg. Auf einen Schlag, es waren keine Anzeichen da. Aber da lebte sie noch. Um 4:30 hat der Mann von meiner Mutter sie das letzte Mal gesehen. Als sie ist um 4:30 hat sie sich hingelegt und um 5:45, so knappe 2 Stunden später, ist sie nicht mehr bei Bewusstsein. Also bei Bewusstsein, aber sie lebte da noch. Ich glaube nicht. Also wie ich verstanden habe, nicht. Aber dann wurde doch wahrscheinlich gleich ein Krankenwagen, Notarzt angerufen. Genau. Und als der Notarzt kam, war sie da schon verstorben? Da war sie im Prinzip schon, ich nehme an, die war auf jeden Fall nicht mehr da. Sie haben Wiederbelebungsversuche gemacht. Also so um 15:45 hat der Mann von meiner Mutter Wiederbelebungsversuche gemacht. Und meine Tante hat einen Notarztwagen gerufen. Und dann haben sie noch eine halbe Stunde versucht, sie wieder zu beleben. Was glaubst du oder was glaubt man, was passiert ist? Ein Herzschlag, ein Gehirnschlag? Also sehr wahrscheinlich muss es ein Herzstillstand gewesen sein. Herzstillstand, weil da kam ja dann der Arzt, wo dann den Totenschein erstellen muss. Und der hat sie dann untersucht und konnte keine eindeutige Todesursache feststellen. Was bedeutet das jetzt? Wird sie obduziert? Ja, das steht jetzt noch ein bisschen auf der Schwebe. Also dadurch, dass er Todesursache unklar ankreuzen musste, musste Polizei kommen und die Kripo dann. Und jetzt entscheidet der Staatsanwalt, ob was gemacht wird. Und der Mitarbeiter von der Kripo hat gemeint, dass wahrscheinlich nichts gemacht wird in Richtung Obduktion. Hat sie deine Mutter Vorerkrankungen, Herzvorerkrankungen? Eigentlich nicht, gar nichts. Also sie hat mit dem Magen hat sie Probleme gehabt. Da musste sie Tabletten nehmen, damit sie sich dauernd übergeben muss. Dann hatte sie ab und zu mal mit Bluthochdruck was genommen. Aber ansonsten war alles okay. Wie alt ist deine Mutter geworden, Christoph? 65. Ja. Es ist ein Wahnsinnsschlag. Wie hast du es dann erfahren? Ja, das war auch Ironie des Schicksals. Ich wollte sie anrufen. Ich wollte mit ihr nach Möbeln schauen für mich. und wollte anrufen, wann wir das zusammen machen können. Dann ist schon jemand anders dran, dann merke ich, das ist der, die Tochter von ihrem Mann. Dann kommt mein Mann, der Mann von meiner Mutter am Telefon, und er sagt, sitzt du? Und dann sage ich, ja. Und dann sagt er, Mama ist tot. Ich sage, was? Das gibt's nicht. Mhm. Und das zu dem Zeitpunkt, wo ich angerufen habe, das war 5 Minuten, nachdem der Notarzt alle Wiederbelebungsversuche aufgegeben hat. Mhm. Wohnst du weit entfernt von deiner Mutter? Nee, das sind nur 10 Kilometer. Wenn man das hört am Telefon, da sagt jemand, deine Mutter ist tot. Das glaubt man doch nicht, ne? Nee, es ist wie ein... Es ist von einem Schlag auf den anderen, ist alles verändert. Mhm. Warst du in der Lage, überhaupt noch zu telefonieren? Etwas länger? Zu fragen, was los ist? Ich konnte da mit ihm nicht sehr arg lang telefonieren. Das waren vielleicht 2-3 Minuten. Dann musste er selber erstmal, weil er selber am Boden gelegen ist, und musste sich erstmal fassen und musste schauen. Und dann habe ich gesagt, soll ich vorbeikommen? Dann meinte er, nee, kann ich auch nicht viel machen. Und dann bin ich aber dann abgeholt worden. Und dann habe ich sie noch gesehen. Wo hast du sie gesehen? Bei ihr zu Hause im Bett. Ach so, das heißt, du hast das noch geschafft, bevor sie dann abgeholt wurde zu Hause. Genau. Mhm. Wie war das für dich, als du dann in den Raum tratst, wo deine tote Mutter auf dem Bett lag? Da konnte ich dann wirklich weinen und konnte dann wirklich ein bisschen loslassen. Und ich zum einen beneide ich manche Leute, wo gleich wirklich sich ihrer Trauer wirklich weinen können und sich hingeben können. Ich war erstmal wie starr. Mhm. Das war auch heute nicht viel anders. Ich konnte gar nicht viel machen. Mhm. Verständlicherweise. Ja. Verständlicherweise. Das ist ja auch ein Schock. Ein Schock, und den du erlebt hast. Ich habe ja auch deine CD gehört mit Interview mit dem Tod, wo das auch, warum nimmt der Herr einfach jemand weg von heute auf morgen? Mhm. Es gibt keine Antwort dafür. Da gibt es keine plausiblen, für uns Menschen plausiblen Antworten für. Nein. Bist du das einzige Kind? Nee, ich habe noch einen Bruder. Ist der auch in der Nähe? Der ist jetzt heimgekommen. Also das war so, er war das Wochenende da, ist dann gegen Abend ist er losgefahren. Und eine Stunde, nachdem er weg war, erfahre ich, dass er tot ist, dass er meine Mutter gestorben ist. Mhm. Und dann haben wir gewartet, bis er oben ist, dass er nicht auf der Autobahn, dass noch was passiert. Mhm. Und dann 5 Minuten, nachdem er da war, der Mann von meiner Mutter hat sie angerufen und hat gesagt, ja, was los ist. Und da war er auch erstmal total geschockt und konnte auch gar nicht, er wollte erst gleich wieder umdrehen. Ist er heute gekommen? Er ist jetzt heute gekommen, ja. Wie war dein Verhältnis zu deiner Mutter, Christoph? Sehr eng. Sehr eng. Ihr wolltet zusammen Möbel kaufen gehen, das heißt, sie hat dich beraten. Sie war immer eine wichtige Stütze in meinem Leben. Sie hat mich immer viel unterstützt, mir Rat und Tat zur Seite gestanden. Was ist mit deinem leiblichen Vater? Der lebt noch. Ich lebe mit meinem leiblichen Vater, lebe ich zusammen im Haus. Ach so, das heißt, da ist ein enger Kontakt schon zwischen dir und deinem Vater, der ist auch da. Der ist auch da, genau. Mhm. Der ist auf jeden Fall gegeben. Und ich habe auch meine Tante, wo nebendran wohnt, auch ein bisschen reden konnte. Mhm. Und jetzt kann man kann jetzt nur so ein Gefühl haben, dass sie einen gnädigen Tod hatte. Ja. Dass sie nicht gelitten hat, dass sie keine Angst haben musste, dass sie wirklich ganz friedlich... Sie ist ganz friedlich eingeschlafen. Ja, und ist gegangen. Sie ist natürlich viel zu früh gegangen und hinterlässt... Sie hätte noch locker 20 Jahre leben können. Absolut, ja, absolut. Und es war natürlich auch so, wir haben uns auch darüber überlegt, wenn es jetzt nach einer halben Stunde Wiederbelebung wieder zu Bewusstsein gekommen wäre, wäre natürlich das Gehirn nicht mehr ohne Sauerstoff versorgt gewesen. Dann wäre sie vielleicht ein Schwerstpflegefall geworden. Genau. Da kann man fast sagen, dass das Schicksal es so richtig gefügt hat, wie das es Schicksal jetzt ist. Das Schicksal wollte das jetzt irgendwie, ja. Dennoch ist natürlich macht man sich dann teil, macht man sich auch Vorwürfe, hätte ich nochmal Hätte ich die Zeit besser genutzt, hätte ich eher schauen sollen, hätte ich irgendwas. Ich glaube, Christoph, dass man das immer macht, auch wenn man alles richtig gemacht hat. Oder ja. Wenn man, gut, kein Mensch macht alles richtig, aber auch wenn man vieles oder das Wichtigste richtig gemacht hat, wird man immer denken, ach, hätte ich doch das noch gemacht, jenes gemacht. Aber wenn du sagst, dass du ein enges Verhältnis zu deiner Mutter hattest, dann wird das, davon bin ich überzeugt, dass das schon in guten Bahnen gelaufen ist. Auf jeden Fall, also ich bin nicht im Streit auseinandergegangen. Das ist wichtig. Stell dir mal vor, ihr hättet einfach, was ja auch mal passieren kann, das ist ja auch nicht schlimm, ist, wenn ihr jetzt mal im Streit auseinandergegangen wärt und es dann passiert. Bis dann, ja. Aber es ist deine Mutter, du hast deine Mutter verloren, du hast sie plötzlich verloren. Es ist ganz ein plötzlich, irrsinniger Schock und das verwindet man nicht schnell. Das wird jetzt noch viel, viel, viele Trauerphasen werden vor dir liegen, in denen du dich beschäftigen wirst und musst. Ich denke, jeder wird auch anders mit der Trauer fertig. Jemand kann gleich den ganzen Tag weinen, kann gleich sich. Mhm. Und ich bin eher nach innen so ein bisschen. Ich bin einfach, ja, man ist wie versteinert irgendwo. Ja. Ja, und du bist jetzt auch beschäftigt. Es muss ja alles vorbereitet und organisiert werden für die Beisetzungs- Feierlichkeiten und so weiter. Feierlich, die Trauerfeier wird dann sein. Ja. Das meiste hat jetzt mal der Mann von meiner Mutter schon gemacht. Mhm. Der hat schon das meiste geregelt. Weißt du, ich habe auch gemerkt, ich konnte auch gar nicht, ich war bis 12:30 war ich da noch da und dann war ich auch wie lahmgelegt heute. Mhm. Du hast dich ja auch gut verabschiedet von deiner Mutter. Ja. Das ist auch sehr wichtig. Ich habe ja gedankt am Sterbebett, was er alles für mich gemacht hat. Mhm. Wie sie mir immer beigestanden hat. Ich glaube, ein guter Gedanke ist, wenn man in solcher Trauer ist, dass man sich bewusst macht, was für ein Glück man hatte, dass man diesen Menschen hatte, dass man mit ihm gelebt haben durfte. Was man alles hatte mit ihr. Genau. Was er ihm alles geschenkt hat, was er vieles Gutes gemacht und hat. Und dass man dafür dankbar, wem auch immer dankbar sein sollte, dass man das erleben durfte. Ein bisschen Trost kann man ihm noch spenden, wenn man so hört mit vielen Leuten, wo Nahtoderfahrungen hat, wo wir auch schon mit dir gesprochen haben, wo ich auch schon gesehen habe, wie schön es dann sein soll. Das weiß man natürlich alles nicht hundertprozentig, ob das dann wirklich der Fall ist. Nein, aber man kann es sich ja eventuell denken und wer weiß. Es hilft doch sicher für einen auf jeden Fall. Christoph, du weißt, dass meine Zeiten beschränkt sind. Ja, klar. Ne? Ich möchte dir aber sehr gerne, weil ich weiß oder ahne, was in dir gerade vorgeht, ich möchte ja gerne noch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten. Da habt ihr ein bisschen mehr Zeit miteinander, mit der Heike. Und noch ein bisschen schauen kann. Ich danke dir auf jeden Fall. Ich wollte schon lange mal mit dir reden, auch wenn es jetzt in dem Zusammenhang war. Es ist ein sehr trauriger Anlass. Ja. Ich wünsche dir für die nächste Zeit, für die nächsten Tage, Wochen, Monate sehr viel Kraft, sehr viel Zuversicht. Ja. Und versuche dich zu trösten mit all den guten Dingen, die ihr gemeinsam erlebt habt und die sie dir hat angedeihen lassen. Ja, die viele schöne Stunden, die wir hatten. Genau. Und es hilft mir auch, deine Sendung hat mir auch immer viel geholfen. Das freut mich, wenn du sagst, ja. Und ich finde es ja schade, dass du aufhörst, aber ich kann es auf der Arbeit, ich finde es schön, dass ich noch mit dir reden konnte. Das war mir jetzt auch lieber auch Christoph, wichtig. Dann bitte ich dich aufzulegen und du wirst von der Heike zurückgerufen. Kannst du mir noch ein Autogramm schicken? Ja, dann sagst du der Heike gleich deine Anschrift. Okay, ich lege jetzt auf, ne? Du legst auf, alles Gute wünsche ich dir. Vielen Dank, Domian. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050 oder domian@wdr.de. Hier ist Thorsten. Thorsten ist 49. Morgen, Thorsten. Ja, hallo Domian. Erstmal mein Beileid für den Jungen, der gerade angerufen hat. Das ist ja nett, vielen Dank. Ja, ich rufe einfach aus dem Grund an, wegen den ganzen Islamisten-Scheiß. Ich bin in allererster Linie kein Nazi und auch kein Rechter. Ich bin Patriot dieses Landes mit Geschichte und Kultur. Und das, was momentan abgeht mit den Islamisten, mit diesen ganzen ISIS-Leuten und den ganzen Gefolge, was denen anhängt, das kotzt mich dermaßen an und ich bin der Meinung, da müssen mal richtige Linien gezogen werden. Was sind denn? Nun sind ja, was sind denn für dich richtige Linien? Die Franzosen sind ja schon jetzt, sie fliegen Bombardements auf die zentralen Orte, wo die ISIS sich gesammelt hat. Was glaubst du, was man tun sollte? Also mit Frankreich muss ich auch mal sagen, ich meine, es ist ja auch bekannt, dass Frankreich ein Land ist, wo viele, viele, viele Nationalitäten mit islamistischen Hintergrund leben. Ja, oder Islam, also islamistisch vielleicht nicht, damit dass sehr viele Menschen dort leben, die dem Islam anhängen, ja. Ja, ganz genau. Und für mich ist der Islam in keinster Weise oder in kleinster Weise nur eine wirkliche christliche Religion. Der islamistische Hintergrund ist für mich einfach nur, dass ich erkläre es mal anders. Ich finde das zum Kotzen, dass hier die Grenzen offen sind für jeden Flüchtling, der hier reinkommt, ohne zu gucken, ob irgendwelche ISIS-Leute, irgendwelche kaputte Typen, die hier den Heiligen Krieg ausrufen, die dazu aufrufen, Ungläubige, Heiden, Christen umzubringen, den Kopf abzuschneiden, zu töten, aus nichtigen Gründen, weil denen ihre Götter das irgendwie befehlen. Und dann kommen sie hier rein und führen hier auf unseren Straßen in dem Land, was sie ihnen aufgenommen hat, an dem sie den, was sie ihnen zu essen und zu trinken gibt, was ihnen Wohnung gibt, kommen hier in unser Land rein, ziehen durch unsere Straßen ihre Demozüge, singen ihre Islamistenlieder und schreien voller Hetzparolen ihre Kampfgesänge aus. Ist das Problem ja, du weißt auch, dass das nicht unbedingt frische Flüchtlinge sind, sondern das sind bisweilen Leute, die hier geboren wurden, die hier aufgewachsen sind, die dann mutiert sind zu Terroristen. Genau. Das ist eben so schwer, denen habhaft zu werden. Ich glaube, dass unser Staat, die deutsche Bundesregierung, die Franzosen auch, jetzt schon sehr harte Geschütze da auffahren. Das ist ein komplexes Thema. Finde ich nicht, Jürgen. Entschuldigung, weil ich dich jetzt unterbrechen muss. Also ich sage mal ganz klar und deutlich. Was forderst du? Die zum Beispiel diese Bibelkundgebung, diese Korankundgebung, die tagtäglich in jeder Stadt stattfinden. Das sind keine Koranverschenkungen oder Koranweissagungen. Das sind einfach Anwerber. Das sind Anwerber für junge Leute, die wirklich im guten Glauben dahin gehen, die umgedreht werden und dann in irgendwelche Länder geschickt werden, damit sie zurückkommen, um irgendwann hier solche Parolen abzuziehen. Aber ich garantiere dir, dass da gerade auf diese Leute der Staatsschutz seine Augen hat und auch schon viel verhindert wurde. Wir müssen aufpassen. Das ist doch wunderbar. Wir haben hier in diesem Land 700 Gefährder. Von den 700 Gefährdern sind 400 extrem gefährdet. Und dass das BKA, das Landeskriminalamt, sich dann dahinstellt und sagt, wir haben 700 der Gefährder, wovon 400 sehr gefährlich sind. Aber wir können nichts machen, wir müssen sie nur beobachten. Und bis dann mal was passiert, das ist traurig. Das ist doch ein Armutszeugnis vor da ist doch jeder Islamist, fühlt sich, ist doch glücklich und fröhlich, wenn er hier nach Deutschland kommen kann, ja, ich kann Scheiße durchgehen kann. Ich kann deine Emotionalität verstehen, vor allem in Anbetracht der Ereignisse in Paris. Aber es ist ja alles nicht so einfach. Und wir wissen ja gar nicht, wie viele Dinge schon durch das BKA verhindert worden sind. Dass sie nicht jeden gleich einsperren können, der verdächtig ist, das ist ja auch gut so. Wir leben nun mal in einem Rechtsstaat, auf den wir ja alle stolz sind. Also, ja, ich sag dir jetzt mal was zum Rechtsstaat. Ich war jetzt bei der letzten Hogeser gegen Salafisten-Demo. Wir sind ungefähr 1200 Leute gewesen, wovon ein kleiner Teil, circa 300 Leute, Rechte waren, Nazis waren, von denen der größte Teil, auch ich, mich distanziert haben. Wir sind eigentlich dahin gegangen, um ordentlich gegen diese Islamisten zu demonstrieren, um zu sagen, stopp, bis hierhin und nicht weiter. Wir lassen nichts. Ja. Lass mich mal bitte aussprechen. Wir lassen nicht zu, dass was hier passiert, dass sie auf unseren Straßen ihre Kriege ausführen, dass in den Aufnahmelagern, wo sie Unterkunft, Essen und Trinken kriegen, die aufeinander losgehen und sich am liebsten köpfen wollten. Okay, aber jetzt bringen wir viel durcheinander. Wenn die in den Aufnahmelagern es da schon mal zu Konflikten gibt, hat das mit Islamismus nicht unbedingt etwas zu tun. Wie gesagt, vielleicht manchmal, aber manchmal auch nicht. Weil, weißt du, wenn du in ein Aufnahmelager 2000 Sachsen und Bayern steckst, die so eine Vergangenheit hinter sich haben, gibt's auch Zoff. Also das ist, glaube ich, menschlich, allzu menschlich. Ich mahne zur Differenzierung, bei allem Verständnis für die Empörung. Ja. Was bist denn du? Lass mich mal fragen, was bist denn du? Bist du, du sagst, du bist kein Rechter? Du bist kein Nazi, sagst du? Nein. Du gehst aber auf eine Demonstration Hooligans gegen Salafisten. Bist du ein Hooligan? Ja. Aber Hooligans sind keine Rechten, Hooligans sind auch keine Nazis. Ja, Nazis ergeben sich auch zu erkennen als Nazis. Also ich bin mein Leben lang Hooligan und ich war noch nie ein Rechter. Ich bin mit Ausländern groß geworden, ich habe türkische und spanische und italienische Freunde, aber die passen sich hier an, die setzen sich den Werten und der Geschichte und der Kultur des deutschen Landes auseinander. Und worauf ich jetzt nochmal zurückkommen wollte, wo die Demo war, das Einzige, was passiert ist, die Polizei hat uns 9 Stunden eingekesselt mit Schlagstücken und mit einer Aggression, die hätte mal sehen sollen. Aber nicht wir haben renaliert, nicht wir haben Eisenstangen oder sonst was geworfen, sondern es waren die Ausländer, die Islamisten, die Roten, die linken Militanten, die mit aller Macht versucht haben, die Polizisten anzugreifen und uns anzugreifen. Aber wenn du von dir aus sagst, dass du kein Nazi bist, wieso machst du dich... Ich bin Patriot, ich sag's dir doch. Okay, gut, sind wir alle, bin ich auch. Also, das ist ja nur ein Satz. Wieso machst du dich dann gemein? Warum gehst du auf eine Demonstration, wo diese Leute eben auch auftauchen und diese Demonstration auch nutzen für ihre Parolen? Warum machst du das dann? Nein, die nutzen diese Demonstration nicht als für diese Parolen. Natürlich, sie halten sie ja hoch. Also ich bin in dieser ganzen Zeit, in den ganzen 9 Stunden, wo ich da war, hat mir nicht irgendeiner einen Aufkleber gegeben oder irgendwie eine Weissagung erzählt von irgendwelchen rechten Scheißdingern. Egal, Thorsten, ich will dir sagen, das sage ich dir auch als Patriot, auch bei meiner Empörung gegen den Islamismus, würde ich mich nicht in eine Demonstration mit einreihen, wo ich weiß, dass da ausgemachte Nazis dabei sind. Das möchte ich nicht. Was sind denn die Islamisten? Was machen die denn? Die machen auch jeden Tag Das macht es ja nicht besser. Wir wollen nicht das Gleiche mit dem Gleichen beantworten. Gestatte mir noch eine Frage zu dir. Du sagst, ich bin Hooligan. Da zucke ich auch schon ein bisschen zusammen. Was bedeutet das denn? Warum und was bist du als Hooligan? Also das hat ja jetzt mit dem Thema nichts zu tun. Doch, ich möchte das ja verstehen, weil Hooligan in der Regel assoziiert man zu Hooligan auch eine sehr sehr rechte und sehr krasse Einstellung, sagen wir mal, und recht brutale Einstellung auch. Aber ich frage dich ja ganz offen, warum bist du Hooligan? Ich meine, du bringst das jetzt auch ein bisschen durcheinander, Jürgen. Ne? Ich meine, ich habe gesagt, ich bin Hooligan und ich bin nicht rechts, ich bin Patriot. Okay, dann erklär mir mal. Mein Land, ich liebe die Werte meines Landes, die Geschichte meines Landes und ich liebe meine Eltern, die dieses Land aufgebaut haben. Gebongt, sind wir uns einig. Warum bist du Hooligan? Warum ich Hooligan bin? Ja, was? Das ist eine Geschichte, die schon länger als 30 Jahre zurücklegt. Wenn ich davon anfangen würde zu erzählen, dann wäre ich morgen noch dran. Was ist denn so toll daran? Was ist toll daran, Hooligan zu sein? Ich frage mich, ich will es nur verstehen. Verstehe ja, nicht, Jürgen, was ist toll daran, schwul zu sein? Frage ich dich. Das ist eine ganz andere, dazu entscheidet man sich ja, dazu entscheidet man sich ja nicht. Man entscheidet sich ja. Du bist ja nicht geboren als Hooligan. Ich bin über Islamisten und du fragst mich jetzt, was Hooligan sind. Ja, weil du ein Hooligan bist. Und dann frage ich dich. Ich bin nicht als Hooligan dahin gegangen. Ich bin dahin gegangen, weil mich die ganze Scheiße ankotzt, die diese Affen hier veranstalten. Die ihre Kriege hier auf unsere Straßen führen und dann wir Maul zu halten haben. Nee, wir halten ja nicht das Maul. Alle Parteien beziehen im Moment Stellung. Und das Thema, nein, Thorsten, du kannst es nicht so platt argumentieren. Du kannst doch nicht sagen, dass die Menschen, die dem Islam anhängen, und die Gefahr besteht ja, dass du die alle unter Generalverdacht stellst. Nach den Anschlägen, die jetzt in den letzten Wochen und Tagen passiert sind, ist das für mich ein Generalverdacht. Und der sich bei mir immer mehr bestätigt. Ja, genau. Das gestatte ich hier nicht, dass das gesagt wird. Das stimmt nicht, was du sagst. 95% der in Deutschland lebenden Moslems sind normale, friedliebende Menschen. Ja, so. Stimmt. Und wenn ein paar Idioten, Terroristen, wo wir uns alle einig sind, so schlimme Sachen machen, dürfen nicht 3,8 Millionen Menschen dadurch stigmatisiert werden. Ich stimme dir ja zu. Diese Islamisten erschießen auch Moslems. Eben. Es geht jetzt nicht darum um Moslems. Es geht jetzt um diese Islamisten, die hier auf diesen Straßen, in unserem Lande, auf unsere Geschichte und auf unser Land spucken und die hier sagen, wie damals der Kalif von Köln, alles, was nicht, alles, was ist nicht ist wie wir hier, alles, was Christen ist, geht, ist alles, ja gut, ist ja gut. Bist du, nein, ist ja gut, sind wir alle. Da gehören auch Moslems dazu, die getötet werden sollen, die eine andere Kultur sind, haben. Ist ja gut. Da sind wir uns ja alle einig, dass diese Leute hier nichts zu suchen haben und dass die verfolgt und dass die belangt werden sollen. Dennoch möchte ich auf meine Frage zurückzukommen. Warum bist du Hooligan? Warum ich Hooligan bin? Ja, warum bist du Radiomoderator oder Fernsehmoderator? Klären wir doch erstmal die erste Frage, dann kommen wir zur zweiten Frage. Es geht jetzt nicht darum, warum ich Hooligan bin. Ich habe es angerufen, weil mich diese scheiß Islamistenkacke ankotzt. Ja, gut, das haben wir, Thorsten, haben wir es verstanden. Aber was ist denn so kompliziert daran oder so provokant an der Frage, warum bist du Hooligan? Das müsstest du doch... Weil du assoziierst das jetzt auch. Du assoziierst jetzt die Hooligans runter, als wenn die alle rechts wären und wir dumm wären oder blöd wären. Moment. Ich frage dich ganz höflich, warum bist du Hooligan? Ich habe nichts weiter gesagt. Ja, und ich sage dir jetzt ganz höflich, ich scheiße auf Islamisten und wenn es an mir gehen würde, würde ich sie alle wegballern. So, das haben wir ja nicht zum 10. Mal gehört und ich möchte sie auch nicht... Jetzt weißt du, warum ich Hooligan bin. Ich bin Hooligan, weil ich Mensch bin, weil ich Deutscher bin und weil ich mich drüber freue. Ja, jetzt verstehe ich auch. Nee, jetzt verstehe ich auch, warum du Hooligan bist. Du argumentierst ja auf dem gleichen Level, auf der gleichen Ebene. Du wirst die am liebsten alle wegballern. Nein, das möchte ich nicht. Wir leben in einem Rechtsstaat. Da ballert man nicht den Gegner weg, sondern wir haben ein Rechtssystem. Wir haben Gerichte, wir haben Polizei. Wer sich in diesem Land nicht benimmt und wer in diesem Land sowas aufruft, der gehört vor der Wand gestellt. Das ist meine Meinung. Nee, das möchte ich hier gar nicht. Das ist meine Meinung, du kannst mir gar nicht ausreden. Okay, aber dann sehen wir, warum du Hooligan bist. Weil du gewaltbereit bist. Das heißt das. Ja, selbstverständlich bin ich gewaltbereit. Ja, und das finde ich, einen MP schnappen und dann würde ich die alle wegsäbeln. So, das finde ich erschreckend. Ja, das ist das, was dabei rauskommt. Solche Leute möchte ich nicht, dass die einen relevanten Einfluss in unserer Gesellschaft haben, wie du. Wer so etwas sagt, dann haben wir bald eine Diktatur. Ich mache auch keine Schwulen. Die Schwulen sind genauso schlimm für mich. Sag ich dir auch ganz klipp und klar. Wollen wir jetzt darüber noch reden? Dann können wir es gleich sein lassen, oder? Ja, dann, ich sage dir nur. Ja. Dann mach dein Gespräch zu Ende. Ich hasse Schwule genauso wie Islamisten. Ja, du bist ja ein ganz toller Typ. Am liebsten würdest du alle abballern. Ne? Ja. Da wundert es mich nicht, dass du Hooligan geworden bist. Du bist genauso einer, wie man sich das vorstellt. Nun leg da auf. Na super. Also, wir haben es mal wieder gehört. Es ist immer dasselbe. Es gibt keine Differenzierung und selbst die goldene Brücke zur Differenzierung, die ich ihm hingelegt habe, wurde nicht begangen. Aber wen wundert's? So, ihr Lieben, zu schöneren Themen. Wir haben hier in dieser Sendung noch nicht über den Grand Prix gesprochen. Und es gab ja großes Theater nach der Absage von Naidoo oder dass er wieder ausgeladen wurde. Und heute diskutierten sehr viele Zeitungen und verschiedene Menschen, wer soll Deutschland jetzt vertreten? Ich habe eine Idee. Ich finde, dass Helene Fischer Deutschland vertreten soll. Moment, kein Aufschrei. Es geht jetzt nicht darum, ob ich Helene Fischer toll finde als Sängerin oder Musikerin. Ich glaube ganz einfach, dass Helene Fischer die allergrößten Chancen hätte, unser Land in diesem Grand Prix-Zirkus, wo alles ziemlich gelackt abläuft und hübsche Frauen und blonde Frauen und weiß ich was, größte Chancen haben. Ich glaube, Helene Fischer hätte einfach eine Riesenchance und sie könnte vielleicht das Ding nach Lena hier wieder nach Deutschland holen. Was ist denn eure Meinung? Ich bin sehr gespannt, das von euch zu erfahren. Hier ist Marco. Marco ist 40. Hallo Marco. Ja, hallo Domian. Ich grüße dich. Schön, mal mit dir sprechen zu können. Ja, und was geht's denn bei dir, Marco? Es geht um Xavier Naidoo und den... Ach, guck mal, das ist ja Zauberei hier. Ich wusste es wirklich nicht. So, erzähl, was ist deine Meinung? Meine Meinung, also Helene Fischer würde ich mich jetzt fast anschließen mit dem Zirkus. Mhm. Passt am besten, also ne? Reinpasst. Mhm. Ja. Außerdem die ich glaube, die ganzen Oststaaten stehen auf so eine Performance, wie Helene Fischer sie hinlegt. Ja, muss man gucken. Aber darum geht es mir jetzt gar nicht. Es geht mir eher so um den Zirkus, der da mit Naidoo und NDR und so weiter veranstaltet wurde. Ja. Was kritisierst du? Den Zirkus oder dass er nominiert wurde oder bestimmt wurde? Ich kritisiere ziemlich den Zirkus. Beziehungsweise, dass der NDR ja auch anscheinend so Alleingang gemacht hat, das dann offiziell gemacht hat und dann gab's den großen Aufschrei und dann hat man den Schwanz eingezogen und hat gesagt, nee, ist nicht. Hättest du es gut gefunden, wenn er für Deutschland aufgetreten wäre? Ich hätte es gut gefunden, wobei er, glaube ich, auch keine Chance gehabt hätte. Gut, es kommt auch immer auf den Titel an. Also es ist immer noch ein Songwettbewerb und da sind auch schon ganz andere Sachen aufgetreten. Und wenn der Song passt, vielleicht, kann dann 90-jährige Oma gewinnen, sage ich. Er hat ist ja ein toller Sänger. Das stimmt, ja. Mhm. Aber Männer über 50 haben es schwer bei diesem Gesangswettbewerb, glaube ich. Ich glaube, die letzten, die in dem Alter waren die, wie hießen die? Die Olsen Brothers. Olsen Brothers, ja. 2000, ja. Ist aber auch schon lange wieder her. Die Zeiten haben sich doch rapide geändert. Ja, das war sicher alles nicht sehr glücklich, muss ich auch sagen. Das muss ich sagen. Ja, also ich glaube, dass er ziemlich naiv an die Sache rangegangen ist. Also nicht jetzt den ESC, sondern seine Aussprüche. Und was allerdings dann daraus gemacht wird, also was ich da im Internet alles gelesen habe, das war schon teilweise hanebüchen teilweise. Ja, ich finde das, also sicher, man kann da einiges kritisieren, er ist in einigen Punkten angreifbar, aber das war schon richtig Hetze, die da stattgefunden hat. Das sehe ich auch so. Aber lass uns nach vorne schauen, das ist jetzt schon Geschichte, dieser Vorgang. Nochmal, wen würdest du denn gut finden, jetzt mal abgesehen von Helene Fischer? Ich würde das Ganze ehrlich gesagt ein bisschen größer aufziehen, vielleicht auch ein bisschen länger, weil ich hatte in den letzten Jahren immer das Gefühl, da wurden so 6 oder 8 oder 10 Titel präsentiert. Das war dann zwar auch immer so eine Bandbreite, aber irgendwie so richtig ein Knallersong war nicht dabei, würde ich jetzt mal so sagen. Und in Schweden wird das ja seit Jahren so gemacht. Da gibt es ja richtig langgezogene Wettbewerbe über Wochen, also da wird nicht über Wochen ein Sänger gesucht und dann am letzten Tag kommt dann der Song, den man dann aussucht, sondern da treten wirklich, ich sag mal, 40 Leute an in Halbfinals und Viertelfinals und hast du nicht gesehen. Mhm. Fändest du es denn gut, wenn es wieder irgendein Nachwuchskünstler wäre oder doch lieber ein gesetzter, großer Künstler? Eigentlich völlig egal. Wie gesagt, der Song muss stimmen. Wir haben leider in Deutschland keine so international großen Künstler, die für uns antreten würden. Also wenn zum Beispiel Rammstein antreten würden, dann würde natürlich wieder die Diskussion losgehen. Mhm. Die sind bekannt, aber die würden es A nicht machen und B, da gingen schon wieder ziemlich viel auf die Barrikaden, also weil die haben ja auch nicht das beste Image. Wie ich es jetzt verstanden habe, gibt es ja diesen Vorentscheid jetzt doch wieder und dann wird man sehen. Aber ich habe es noch gar nicht richtig kapiert. Gibt es den Vorentscheid wieder? Den gibt es und so wie ich das gelesen habe, wird er auch von der Firma von Brainpool, also die Frau Total noch macht, produziert. Ja. Ich weiß gar nicht, ob man, wenn jetzt der NDR sagen würde, Helene Fischer, wollen Sie es machen? Und sie sagt, ja, ich weiß gar nicht, ob das jetzt so geht oder ob Helene Fischer dann in diesen Vorentscheid mit rein muss und dann gewählt werden muss. Keine Ahnung. Also die Grundidee war ja, dass man irgendwie 6 Titel hat und die Leute wählen dann den Titel. Mhm. Und die Frage ist, ob man es wirklich einen anderen Künstler findet. Mhm. Kann man mit Helene Fischer sicher machen. Oder andere Künstler, wer weiß, ob die auch überhaupt Lust dazu haben nach diesem ganzen Hickhack. Mhm. Aber dann müssen die anderen Künstler auch wollen, nicht wie beim letzten Mal. Ja, dann wird er groß gekürt und dann. Ja, das war natürlich auch so eine Sache. Na gut, wir werden noch andere Meinungen einholen. Deine habe ich jetzt verstanden, Marco. Wir bleiben am Ball und sind sehr gespannt, wie es ausgehen wird. Ja, vielen Dank und mach weiter so. Dankeschön. Und, wunderbar, mal mit dir gesprochen zu haben. Marco, alles Gute. Danke für deinen Anruf. Tschüss, ciao. Ihr Lieben, das Thema heute Nacht, nicht heute Nacht, heute Nacht ist das Thema natürlich offen. Das Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt verhängnisvoller Sex. Und ja, ich möchte gerne mit euch über ungewöhnliche Vorkommnisse beim Sex sprechen, die ihr schon so erlebt habt. Hattet ihr also schon mal einen Sexunfall? Kann sehr unangenehm sein. Habt ihr euch eine üble Geschlechtskrankheit vielleicht irgendwann mal zugezogen? Hat euch jemand beim Fremdgehen erwischt? Habt ihr schlechte Erfahrungen beim käuflichen Sex gemacht? Seid ihr ungewollt schwanger geworden? Oder hat man euch mal zu einer ungewöhnlichen Sexpraktik überredet? Also verhängnisvoller Sex ist irgendwas, Übles oder wirklich gravierend Schlechtes passiert beim Sex für euch. Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch per Mail domian@wdr.de oder ruft am Mittwoch vor der Sendung oder natürlich gerne auch während der Sendung an. Verhängnisvoller Sex, unser Thema diese Woche als Hauptthema. Und jetzt geht's erstmal weiter mit der freien Themennacht. Und hier ist Frank, der ist 39. Guten Morgen, Frank. Ja, guten Morgen, Domian. Erstmal Hut ab. Also was du dir manchmal anhören musst, da fällt mir alles aus der Hose. Ehrlich, gerade der vorletzte vorhin. Ja, aber so ist das hier. Ich freue mich, dass du da bist. Bist du noch da, Frank? Hallo? Frank ist plötzlich verstummt, obwohl die Leitung hier noch steht, sehe ich. Ich glaube, Frank ist irgendwie an ein Knöpfchen gekommen. Sind Sie noch da? Hören Sie mich? Ja, ich höre Sie noch, Herr Frank. Aha. Ja. Super, irgendwo bin ich dran gekommen, Entschuldigung. Ich sehe Sie, ich habe hab es mir doch gedacht. Lieber Frank. Nee, ja, ich arbeite bei einem Schaustellerbetrieb schon seit 15 Jahren. Mhm. Und bin halt rein Angestellter und naja gut, ich habe jetzt seit anderthalb Jahren habe ich meine Freundin, das ist auch alles gut und schön. Lass mich fragen, weil es mich interessiert, Schausteller, ist ja, lass mich bitte fragen, weil es mich interessiert. Schausteller haben ja immer so ein buntes Image. Was genau für eine Schaustellerei betreibst du oder betreibt ihr? Also wir haben einen Schießwagen, also Schießbude, wie damals gesagt wurde, und ein Kinderfahrgeschäft. Also ein Kinderkarussell. Richtig, genau. Ach, wie jetzt, schön. Und jetzt zurzeit stehen wir in Soest seit heute auf dem Weihnachtsmarkt mit einer Gemüsehütte. Ah, eine Gemüsehütte. ihr verkauft frisches Gemüse oder was? Das hätte sich jetzt fast so angehört, aber wir verkaufen dieses Gemüse im Bierteig. In was? Im Bierteig. Ah, ja, das habe ich schon mal gehört. Im Bierteig. Also Champignons, Brokkoli. Ja, ja, ja. Das ist lecker, ne? Ja. Also aber ist natürlich kein echter Bierteig, das wird mit damals gemacht, das muss man dazu sagen. Was ist, also kein echter Bierteig, sondern was für ein Teig ist es? Das wird mit Vitamalz gemacht. Mit Vitamalz, okay, also so ein Dunkelbierteig. Also das können auch Kinder essen. Ja, okay, richtig, alles klar. Ja, ja. Gut. Nein, das Problem, was ich eigentlich habe, ich bin ja erstmal super stolz, dass ich endlich mal mit Ihnen live sprechen kann. Das ist ja der Hammer. Aber du darfst mich gerne duzen. Ich tut's sich auch. Okay, danke schön. Das Problem, was ich habe, Domian, ist, meine Eltern, naja, die sind mittlerweile in dem Alter, es geht bergab. Mhm. Wie alt sind sie denn? Meine Mutter ist 76, mein Vater ist 78. Ja. Und es geht langsam, naja, was man eigentlich nicht gerne möchte, es ist nun mal so, es geht bergab. Also körperlich oder auch geistig? Beides, würde ich sagen. Mhm. Also gesundheitlich geht es ganz stark bergab. Und das Problem, was ich einfach habe, ich liebe zwar diesen Beruf, den ich habe, mhm, ich liebe gleichzeitig meine Freundin, die ich habe, die, was ja auch normal ist. Ich liebe auch meine Eltern. Die Freundin ist in dem Beruf, ist sie auch Schaustellerin? Nein, auch privat. Was ist die? Auch privat, also hat mit Schaustellerei gar nichts okay zu tun. Okay, ja. Mhm. Und das Problem ist einfach nur, dass ich jetzt im Moment mit meinem Kopf manchmal oder sehr oft in letzter Zeit nicht mehr weiter weiß, wo ich oder wie ich handeln soll, was ich machen soll. Mhm. Sollte ich den Beruf am Nagel hängen, um jetzt bei meinen Eltern sein zu können? Du bist immer, also Schausteller sind ja, das ist ja fahrendes Volk, ihr seid ja immer unterwegs. Richtig, genau. Das heißt, du bist in ganz Deutschland verstreut, immer in irgendeiner Stadt, in irgendeinem Ort. Und entsprechend okay, wir sind natürlich nicht ganz so weit weg. Also wir umkreisen das Münsterland. Ah ja, okay, das geht ja noch. Das geht noch. Das Einzige, wo wir mal ein bisschen weiter rausfahren, ist, wenn diese Schützenfestsaison ist, dann sind wir oben bei Winterberg, sowas. Aber ansonsten sind wir eigentlich Münsterland rundherum, Coesfeld, Gronau, Münster selber. Wie habe ich mir das Leben vorzustellen? Beschreib mir mal dein Schaustellerleben. Ja, das ist halt, ich sag mal, wenn man jetzt im normalen Beruf arbeiten würde, sage ich jetzt mal, macht man seine 8 Stunden, sage ich jetzt mal. Und bei uns ist es wirklich täglich so, dass wir unsere 12, 13, 14, 15 Stunden haben, am Wochenende natürlich auch länger. Mhm. Habt ihr und auch keine freien Tage? Leben. Bitte? Und wenige freie Tage wahrscheinlich? Außer Heiligabend und Silvester eigentlich nicht. Mhm. Mhm. So, dann wohnt ihr im Wohnwagen wahrscheinlich auch? Richtig, ja. Richtig, genau. Ich hab meinen eigenen Camping, wo mich meine Freundin dann auch am Wochenende oder wenn sie selber Urlaub hat, auch besuchen kommt. Das ist auch alles super okay. Deine Freundin muss immer anreisen, da wo du bist? Muss sie nicht. Ja, aber es geht ja nicht anders. Du kannst ja nicht weg da, oder wie? Richtig, genau. Mhm. Aber wenn du so viel arbeitest, bleibt ja auch gar nicht viel Zeit für die Freundin. Es ist wenig Zeit. Und das ist ja auch gerade das, was mich ja alles auch so ein bisschen zusetzt. Ich sag mal, mein Gott, man möchte die Freundin am besten rund um die Uhr bei sich haben. Ja, mhm. Und das jetzt natürlich mit meinen Eltern, das ist natürlich mitunter das Schlimmste überhaupt, dass ich weiß, dass es denen nicht gut geht, aber gleichzeitig auch den Job nicht ans Nagel hängen zu müssen, weil man ist ja froh, dass man einen Job hat. Ja, wie schlecht geht es denn deinen Eltern schon? Na, ich sage mal so, also mein Vater, der ist voll belegt mit, wie nennt man das, Gicht. Mhm. Also Handbewegungen und alles drum und dran, was da angeht, geht gar nichts mehr. Ja, meine Mutter, manchmal, wenn ich mir meine Mutter angucke, na super, Hut ab. Wasser in den Beine und hat jetzt so einen, wie nennt man das, so einen Schiebewagen bekommen. Rollator. So ein Rollator kommt damit aber auch nicht zurecht. Ja, und ich bin dann halt mal ein paar Kilometer weiter weg, so wie jetzt in Soest auf dem Weihnachtsmarkt und kann nicht einfach mal eben dahin springen. Mhm. Sie wohnen aber noch in einer Wohnung alleine. Ja. Und können sich auch noch alleine versorgen. Noch. Gibt es denn noch Geschwister, die sich ein bisschen kümmern könnten? Ja, wenn sie wollten. Aber das tun sie nicht. Es hängt an dir. Richtig, ich bin der Einzige, der mit meinen Eltern noch telefoniert und tut und macht. Mhm. Ich sag, eine Schwester von mir, die wohnt quasi nur 7 Kilometer weiter, bekommt es aber nicht hin, mal eben einmal an der Haustür zu klingeln, um zu fragen, soll ich euch Getränke holen, soll ich euch was Lebensmittel holen, bekommt sie nicht hin. Was ich natürlich lieben gerne jeden Tag machen würde, aber es natürlich von der Kilometerzahl und von den Stunden, die ich mal lore, natürlich nicht hinbekomme. Wie viele Kilometer so im Durchschnitt bist du denn entfernt von deinen Eltern? Also jetzt von Soest nach Vreden sind auch mal in knappe 100 Kilometer. Mhm. Gut, da fährt man dann nicht mal eben mal für eine halbe Stunde hin. Das macht richtig, man nicht. Genau. Wie lange bist du eigentlich schon ein Schausteller? 15 Jahre. Und hast du das gelernt? Oder nein. Nee, das kann man ja, glaube ich, das ist gar kein Ausbildungsberuf, ne? Richtig, genau. Also ich habe gelernt, habe ich eigentlich nichts außer diese Schaustellerei und alles das, was ich jetzt kann, ob jetzt Elektrikarbeiten, Malerlackiererarbeiten, Schweißarbeiten, alles quasi durch den Schaustellerberuf erlernt. Wo hast du denn eigentlich deine Freundin kennengelernt? Auf der Kirmes. Auf der Kirmes. Aber wenn du so eingespannt bist, wie du es gerade beschrieben hast, dann bleibt euch beiden noch gar nicht viel Zeit, mal was gemeinsam zu machen. Naja, es gibt ja auch schon mal so, wo wir sagen können, wenn diese Aufbautage sind, dann bauen wir ein Haus. Ich glaube, der Frank ist wieder an Sie. Ja, da bist du wieder. Du warst wieder kurz weg. Oh, entschuldigen Sie. Also da sind schon zwischendurch mal ein paar freie Tage, wo du das so hinbekommst. Ja, halbtags bekommt man schon mal hin, aber dann kann man aber auch komischerweise nicht mal eben ganz schnell sagen, na gut, wir haben jetzt 16 Uhr, wir machen Feierabend, fahren nach Vreden runter, fahren wieder zurück. Das ist natürlich auch alles, also ganz so geschmeidig ist es nicht und ich fühle mich im Moment gegenüber meinen Eltern, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht ganz wohl. Ich merke, das Hauptproblem sind die Eltern. Und das kann ich auch sehr gut verstehen, wenn das so alte Leute sind, die immer hinfälliger werden und die Hilfe brauchen und niemand anders kümmert sich darum, dass man sich da schon als Sohn auch in der Pflicht fühlt, zu Recht auch, da was zu unternehmen. Ja. Also meiner Seite her ist es ja meine Pflicht. Ich sag, wenn's meine Geschwister nicht hinbekommen, naja, tut mir leid, ich habe sie, was ja heutzutage alles ist, WhatsApp, Facebook und, habe ich sie ja alle schon rausgeschmissen, weil ich eine riesen Krawatte ziehe, weil ich das nicht nachvollziehen kann. Ich will, bekomme es nicht hin. Meine Geschwister können's und tun's nicht. Frank, ich will dir ganz klar sagen, wenn die Situation so ist, wie du sie jetzt beschreibst, und sie wird wahrscheinlich immer schwieriger werden, und die alten Leute eigentlich in der Luft hängen, finde ich, dass du in die Nähe dir eine Arbeit suchen solltest in der Nähe deiner Eltern. Ja, und mit diesen Gedanken spiele ich ja. Ja, ich sag's ganz klar. Ich weiß, dass das alles kompliziert ist und leicht gesagt als getan, aber was bleibt dir anders übrig? Ich finde, das muss man machen. Und wenn man auch erstmal Nachteile hat, du würdest dir sowieso hinterher Vorwürfe machen, wenn du es nicht gemacht hättest. Ja, und das ist es ja. Ich finde das ja super toll, wie du mir das sagst, weil alleine mit diesen Gedanken spiele ich ja. Bloß, ich sage mal, mit einem ungelernten Leben. Also ich sage ja, ich habe diese Schaustellerei angefangen, keine Lehre, kein Nichts. Ja, ich verstehe. Das und, jetzt ist, mit den, ja. und jetzt mit diesen 39 dann zu sagen, aber gut, ich verstehe, aber du könntest das ja versuchen. Und du solltest bald damit anfangen, denn so schnell wird's nicht gehen. Je früher du versuchst, das einzufädeln, vielleicht findest du irgendwo doch einen Job, der dir auch gemäß ist und dir sogar Spaß macht. Und wo dich jemand nimmt, du hast ja auf deine Art und Weise auch sehr viel Erfahrung jetzt gesammelt. Vielleicht gibt Richtig, es ja. so, vielleicht gibt es irgendwo einen Bereich, wo du diese Erfahrung dann auch gut auswerten kannst. Ich würde es an deiner Stelle machen. Ja, ganz klar. Es ist für mich nicht ganz einfach, aber diesen Rat, den nehme ich sehr herzlich und sehr gut an. Naja, und versuche da irgendwie ein bisschen was rauszumachen, weil ich sag mal, meine Eltern habe ich auch nur einmal im Leben und genau. Ich sag mal, wenn sie mir fortgehen, wenn ich 100 Kilometer weiter weg bin, ist, glaube ich, noch schlimmer, als Furchtbar, wenn ja. sie mir fortgehen, wenn es um die Ecke ist, sage ich jetzt mal. Ja. Lieber Frank, also mehr kann ich dir nicht sagen. Jetzt musst du mal sehen, wie du das mit deinem Leben arrangierst, wenn du es auch machen willst. Wenn du es machst, wünsche ich dir sehr viel Glück dabei und viel Erfolg. Also erstmal vielen lieben Dank. Erstmal eine super Sache, dass ich bei euch durchgekommen bin. Und nochmal eben zum Schluss, solche Leute wie den Vorletzten, den brauchst du nicht, den braucht ihr alle nicht, weil ich sag, jeder hat seine Einstellung dazu. Aber die Einstellung, die ihr habt, wie ihr mit uns arbeitet, Hut ab, weitermachen so. Ich danke dir, Frank. Alles Gute von Herzen. Okay, vielen liebe Grüße an das ganze Team. Dankeschön, tschüss, ciao. Tschüss, ciao. Ich bin immer sehr, ihr wisst das ja, wenn ihr uns öfters verfolgt, immer sehr gebremst mit dem schnellen Urteil. Weil ich ja finde, dass man mit jedem reden soll. Und wenn er noch so eine extreme Meinung hat. Und ich glaube, dass man mit vielen auch reden kann, die eine extreme Meinung haben. Und manch einer lässt sich ja auch, den kann man ja auch erreichen. Aber manche kann man leider eben nicht erreichen. Aber dennoch finde ich, dass man reden soll. Nicht ausgrenzen, sondern reden. Nur so. Glaube ich, kann man gut weiterkommen. Hier ist Silke. Silke ist 49. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Silke. Ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich auch. Um was geht's bei dir? Ich habe ein ganz anderes Thema. Ich habe das Thema Helmut Schmidt. Ach, heute war die Beerdigung. So sieht's aus. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin verdammt gerührt und ich bin traurig. Wirklich also, menschlich traurig? Menschlich traurig. Ich habe auch Tränen vergossen, ich habe ein bisschen geweint. Ich kenne diesen Menschen nicht, ich komme auch nicht aus Hamburg, aber ich kenne ihn seit meiner Jugend. Ja klar, wir kennen ihn ja alle, ne? Wir sind ja alle mit ihm groß geworden und haben ihn immer, selbst eben die vielen, vielen Jahre, als er nicht mehr politisch aktiv war, war er ja immer präsent. Richtig, genau. Kannst du das erklären, warum du sogar geweint hast? Was hat dich da so menschlich so berührt? Ja, was hat mich berührt? Kann ich dir nicht erklären, warum ich geweint habe? Ich bin berufstätig normalerweise, ich habe jetzt gerade Urlaub. Ich habe mir das aufgenommen, habe mir das dann heute im Laufe des Tages angeguckt, habe auch im Teil noch heute Morgen live gesehen. Und ich kann es ja nicht erklären. Ich habe hier gesessen und mir liefen einfach die Tränen, weil ich diesen Menschen so ehrlich, so geradlinig fand und mir seine ganze Art so gefallen hat. Er war immer ein bisschen schnodderig und ich kenne mich auch nicht gut mit Politik aus, aber er war einfach jemand, ja, den ich geradlinig fand und den ich toll fand als Menschen. Nun hat er ja ein begnadetes Alter erreicht. Ja, auf jeden Fall. Und war bis zum Schluss geistig, körperlich, glaube ich, hatte er schon einige Probleme, aber geistig ja brillant bis zum Schluss. Absolut. Was ja auch eine große Gnade ist, ne? dass man das dann so erleben darf. Aber ich glaube, der Herausgeber der Zeit oder irgendjemand hat es heute gesagt, dass man irgendwie das Gefühl hatte, der ist unsterblich, der ist immer so da. Deswegen hat einen das vielleicht auch so umgehauen. Man wusste zwar gut, das ist ein alter Mann, irgendwann wird er sterben, aber so realistisch gedacht hat man es nicht. Richtig, also er hat ein begnadetes Alter und normalerweise bei 96 Jahren, da muss man sagen, danke dem lieben Gott, dass er so alt geworden ist, auch wenn er 85 geworden wäre, das ist mir auch ganz klar, aber trotzdem hat es mich halt wahnsinnig berührt. Ich habe ein Posting gesetzt, auch auf Facebook und normalerweise mache ich nicht so viel bei Facebook, aber es ist mir halt unheimlich nah gegangen, auch dann hinterher nach der Trauerfeier, dieser Akt dann, als er dann rausgetragen wurde mit dem Sarg und ja, das war alles sehr berührend. Auch wie der Sarg dann durch Hamburg gefahren ist. Ob die Menschen Abschied genommen haben und einfach gesagt haben, ich wollte nur da sein. Und so hatte ich heute auch das Gefühl, ich möchte einfach das gucken, ich möchte dabei sein, auch wenn ich keinen Bezug zu diesen Menschen habe. Komisch. Ich glaube, dass die Hamburger das noch viel intensiver empfunden haben. Ja, stimmt. Die ist das ja ein ganz besonderer Politiker gewesen. Und ich habe heute Bilder gesehen vor seinem Wohnhaus. Da gab es ja ein Meer von Blumen, wo die Leute Blumen hingebracht haben und auch Kerzen aufgestellt haben und auch sehr aufrichtig ihre Betroffenheit zum Ausdruck gebracht haben. Ist deine Nähe so, dass du irgendwann mal, wenn du nach Hamburg fährst, vielleicht mal zu seinem Grab gehen wirst? Das weiß ich jetzt wiederum nicht, ob ich das tun würde. Ich bin nicht so oft in Hamburg. Ich war schon einige Male da. Aber das muss ich situationsabhängig machen. Mhm. Vielleicht, wenn ich dann da bin, dass ich sage, ja, okay, vielleicht gehe ich mal hin und guck's mir mal an oder nehme dann noch mal am Grab Abschied. Aber selbst mein Freund hat es tief berührt und der hat auch ein bisschen geschluckt und ja, es ist einfach ein bisschen unerklärlich, weil es eben so ein fremder Mensch eigentlich war. Aber er war ja auch wirklich einzigartig und so einen Politiker haben wir ja gar nicht mehr. Und so eine Empfindung wird man auch nicht haben, wenn jemand sterben wird in der nächsten Zeit. Genau, das habe ich vorhin noch in der Redaktion gesagt. Und es hört sich zwar böse an, aber wenn das jetzt jemand anders wäre, ja, dann wäre das zwar auch traurig. Es ist immer traurig, wenn jemand stirbt, aber das würde mir nicht so nahe gehen. Ja, das berührt mich halt heute sehr besonders und da freue ich mich, dass ich da mit dir mal drüber reden kann. Und du hast es freut mich auch, dass du durchgekommen bist, weil ich glaube, dass du im Namen von sehr, sehr, sehr vielen Menschen gesprochen hast. Man hört ja kaum jemanden, dem das egal ist oder der sich sogar negativ geäußert hat. Niemand. Ja, man darf sich da auch so äußern. Man darf auch bestimmt mal sagen, ich habe eine Träne vergossen, weil es ging mir nahe. Ich denke, das ist legitim. Absolut. Liebe Silke, danke für deinen Anruf. Ja. Und alles Gute wünsche ich dir. Ja, ich dir auch. Dankeschön. Und war schön, mal durchzukommen. Alles Gute. Super, Dankeschön, vielen Dank. Gern. Tschüss, ciao. Tschüss. 1.53 Uhr. Und hier ist Mike. Der ist 50. Guten Morgen, Mike. Ja, schönen guten Morgen. Das ist ja ein Hammer, dass ich mal durchkomme. Ja. Weswegen rufst du an, Mike? Ja, ich habe das gerade, also ich sage erstmal da Kompliment an deine Sendung. Ich verfolge sie auch schon bestimmt 30 Jahre. Na, so lange gibt's sie noch nicht, aber egal. Ja, aber so 20 Jahre mit Sicherheit. Gefühlt die lachen 30. sich immer alle kaputt, wenn ich sage hier, ey, ich habe mir den Domian wieder reingezogen. Ja, auf jeden Fall wollte ich sagen, mit dem Thorsten, der vorher angerufen hat, ne? Ja. Ich meine, du hast ihn ja gefragt, warum er Hooligan ist, ne? Und er ist ja gar nicht da rausgekommen. Mhm. Ich meine, guck mal, uns geht das ja, ich bin zum Beispiel auch Hooligan, aber ich fahre nicht mehr, also ein ehemaliger, ne? Und das geht uns ja alle offen, sagt er mit den Islamisten. Ich war auch in Köln letztes Jahr, wo es da Ausschreitung mit der Polizei war. Warst du dabei? Ja, klar war ich dabei. Aber ich habe keine Lampe nichts gekriegt. Ich meine so, Und guck mal, die Polizisten, ist egal, ob es beim Fußball ist oder sonst wo, die greifen auch hart durch. Und ich meine, ich stand auch oft vor Gericht wegen Polizei. Ich habe Berlin angegriffen, ich habe in Hannover Polizei angegriffen. Mhm. Aber praktisch habe ich mich auch nur verteidigt. Aber du warst ja immerhin da. Wenn du nicht da gewesen wärst, hättest du dich auch nicht verteidigen müssen. Ja, ja, das ist richtig. Guck mal, ich muss auch mal dazu sagen, so wo wir zum Fußball gefahren sind, da haben wir uns eine Stadt rumgeboxt, ne? Mhm. Und heute machen sie Wald- und Wiesenboxen und das ist ja gar nicht mein Ding so. Was heißt das Wald- und Wiesenboxen? Ja, da wird über Handy wird ein Treffpunkt ausgemacht, ja, und dann kriegt der eine ein rotes T-Shirt, der andere ein grünes T-Shirt, ja, dann hauen sie sich vor der Mappe so. Achso, genau, dann trefft ihr euch einfach um euch. Richtig, genau. Ja, gegenseitig genau. Das machst du immer noch? Nein, gar nicht mehr. Du sagst, du bist raus. Warum bist du raus? Ja, ich sag mal, wegen die Straftaten auch. Weil ich war 2 Jahre mal weg dann habe ich mal überlegt, für was sitzt denn überhaupt hier drinnen, ne? Also 2 Jahre Gefängnis? Und, ja, 2 Jahre Gefängnis. Wegen Körperverletzung oder sowas? Ja, richtig, genau. Okay. Und dann überlegt man so, ne, für was ist man hier drinnen? Für nichts. Allerdings, ja. Richtig, genau. Und ich wollte sagen, jetzt mal auf die Dogesa da. Guck mal, wenn nicht die was machen, wer macht denn dann was? Guck mal, die Linken gehen dahin, um sich zu hauen. Die Nazis gehen dahin, um sich zu hauen. Mhm. Was wäre denn, was ist denn, wenn zum Beispiel sich mal die beiden zusammentun würden? Wer sich zusammentut? Die? Ja, die Linken und die Rechten. Um was zu machen? Sich zusammentut gegen was? Ja, zum Beispiel auch gegen die Ausländer. Ja, das werden die Linken nicht machen. Oder auch gegen die Polizei. Oder auch gegen die Polizei. Was gegen die Polizei könnten sie sich zusammentun, in der Tat. Die tun sich nicht viel. Dann würden sie doch ganz doof da stehen. Ich meine, die haben ja schon ganz doof da gestanden, weil sie es gar nicht raffen konnten, dass da immer die Nazis mit den Hooligans da stehen. Mhm. Da haben sie ja gar nicht durchgeblickt. Ist mir deine Position nicht so ganz klar? Wie tickst du denn so gesellschaftlich, politisch? Was denkst du zu den Sachen? Also ich denke, erstens kannst du die ganzen Affen da alle nicht unter einem Kamm scheren. Was sie da in Frankreich gemacht haben, das war die größte Sauerei, die es überhaupt je, was überhaupt passiert ist. Mhm. Also da habe ich nur im Kopf geschüttelt, für eine Religion Menschen töten, das ist das Letzte, das ist das absolut das Letzte, was es gibt. Ja, es ist ja auch ein Missbrauch der Religion, das muss man auch hinzusagen. Es ist ja ein ganz schlimmer Missbrauch der Religion. Ja, also ich habe es nicht verstanden, sag ich dir ganz ehrlich. Tiefgläubige Moslems, ist das Grauen, was da passiert. Ja, Entschuldigung, guck mal, jeder Mensch hat ja einen Glauben. Der eine glaubt an das, der andere glaubt an das, ne? Mhm. Und ich meine, ja, an irgendwas muss man ja glauben, ne? So, dass es mal vielleicht weitergeht, wer weiß, ne? Nun dürfen wir nicht vergessen, dass in den letzten Jahrhunderten auch im Namen des Christentums schlimmste Verbrechen begangen worden sind. Das ist jetzt ein bisschen schon her. Wir wollen uns dann auch nicht zu gut darstellen. Deswegen, aber dennoch muss man das verurteilen. Das ist natürlich, da hast du völlig recht. Auf jeden Fall. Was glaubst du denn, was man dagegen tun sollte? Da sind wir gerade nicht weitergekommen im Gespräch mit Thorsten. Was ist dagegen zu tun? Ich meine, okay, auf die Straße gehen, ne? Ich finde, es gehen zu wenige Menschen auf die Straße. Ich meine, guck mal, die gegen die Hooligans und so, gegen die Nazis sind, die gehen ja alle auf die Straße. Ne? Wenn du hörst dann in Dresden, da sind 10, 20, 30.000 Menschen, ne? Und die alle zu so dieser Dogesa oder was gehen, das sind ja nur mal so 1.500, 2.000. Zum Beispiel in Köln haben sie nie gerechnet, als ob mal 3.000 da stehen. Mhm. Ich finde, es gehen zu wenig Menschen auf die Straße, die irgendwie was machen. Ja, aber sie sollen dann bitte friedlich auf die Straße gehen. Das und ist, ja, es darf nicht zu solchen Ausschreitungen. Auf jeden Fall. Also wenn du hier in Köln warst, dann hast du ja gesehen, was hier los war. Und so darf es nicht. Ja, ja. So darf es nicht kommen. Aber guck mal, die Aggression, die kommt ja auch von der Polizei auch. Oh klar, von den Hooligans auch. Das ist ganz klar. Ne? Ja. Die gehen ja auch da nur hin, um ihren Spaß zu haben. Aber Mike, da müssen wir uns wirklich im Klaren sein, dass die Hauptaggression nicht von der Polizei ausgeht, sondern von der anderen Seite. Und das Schlimme daran ist, dass diese Leute mit den gleichen Mitteln agieren wie die Islamisten. Und insofern stehen sie auf der gleichen Stufe mit denen. Und das darf nicht passieren. So sieht's aus, ja. Das ist ja, das darf auch nicht passieren. Ja. Ja, da muss man irgendwie mal einen Weg finden. So, du bist auf jeden Fall kein Hooligan mehr. Nee, nee, ich gehe nicht mehr zum Fußball. Ja. Also, ich, ab und zu gehe ich noch ins Stadion, aber nur mit den Jungs ein Bierchen zu trinken. Ne? Also, du kannst ja zum Fußball gehen, dagegen ist ja gar nichts einzuwenden. Aber ja. Alles in normalen Maßen. Mike, die Sendung ist gleich rum. Schön, dass wir noch gesprochen haben. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, ich wollte auch fragen, könntest du mal ein Autogramm schicken? So? Ja. Und erstmal schön, dass wir mal zusammen gesprochen haben. Ja, sehr gerne. Du legst auf und wir melden uns nochmal wegen deiner Anschrift. Alles klar. Tschüss, okay, Mike. Ja, wünsche ich dir noch was. Ne? Tschüss. Okay, ciao. So, ihr Lieben, in der Technik heute Nacht, Volker Tarke. Morgen sind wir auch wieder da, 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen, morgen mit der freien Themennacht. Nochmal der Hinweis auf übermorgen, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt das Thema verhängnisvoller Sex. Und ich frage euch ganz einfach, welcher Sex in eurem Leben, war schon einmal wirklich verhängnisvoll, dass ihr noch lange daran gedacht habt. Ihr könnt euch per Mail anmelden. So, jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht und sage Tschüss. Bis morgen, bye bye.